Hörspiel Talk Radio Interview, diesmal mit Thomas Tippner rund um seine Autorenarbeit an der Hörspielserie Geisterschocker. Hallo Leute, schön, dass ihr wieder das Hörspiel-Talk-Radio eingeschaltet habt. Das soll wie immer belohnt werden mit einem tollen Interview. Und es geht heute rund um die Serie Geisterschocker. Denn da ist kürzlich die 100. Folge erschienen und da wollen wir uns mal sehen, wen wir da alles von den Autoren vors Mikrofon kriegen. Und einer hat sich bereit erklärt, nämlich Thomas Tippner. Aber erstmal würde ich sagen, dass Özke auch da ist. Hallo. Genau, und jetzt sagen wir Hallo zu Thomas Tippner. Hi, na ihr Lieben. Schön, dass du Zeit hast für unsere Hörer. Ja, sehr gerne. Gut, dann kommt die ganz banale Frage, die jeder Autor immer zu Anfang gestellt kriegt. Wie bist du zum Geisterschocker gekommen? Oh, das ging damals relativ schnell. Ich habe ja damals den Orden selbst produziert und da ist Joachim darauf aufmerksam geworden, hat gefragt, ob ich nicht auch für ihn dann Lust hätte, die Geisterschocker zu produzieren oder zu schreiben. Und das haben wir gemacht, ich weiß gar nicht. 5 oder 6 Folgen hatten wir, glaube ich, zusammen gemacht, genau. Und ja, und so ging das dann los. Das haben wir zusammen den Geisterschocker produziert. Okay, gut. Schnell und banal. Also sind dir die Grusel- und Horrorromane schon vertraut gewesen? Auch vorher schon? Ja. Vor dem Geisterschocker? Ja, genau. Es war mein großer Bruder hat immer John Sinclair gelesen, mein Vater immer Professor Zamora und ich habe dann ja immer so Kurzgeschichten geschrieben und die hat dann damals Werner Kurt Gieser dann beim Professor Zamora immer mal wieder entgegengenommen und hat sie dann mal auf der Leseseite veröffentlicht. Und da habe ich dann auch mal für den Werner geschrieben und daher kannte ich dann auch diese ganzen Romane, die ich natürlich als Kind dann auch gelesen hatte, auch das Abo dann vom Professor Zamora. Deshalb war mir das einigermaßen bekannt, was auch für mich dazukommt, als Joachim mich kontaktiert hat. Super. Magst du ein bisschen beschreiben, wie es abläuft, wenn du einen Geisterschocker bearbeiten musst? Also erstmal schlage ich meistens die Hände über den Kopf zusammen. Okay, dann geht dir das wie mir, okay. Ist ja auch nichts gegen Romantruhe, aber die Geschichten sind manchmal wirklich. Also das ist das Schöne an Joachim und mir. Also wir können da wirklich drüber fachsimpeln, ne? Weil Joachim, der ist so schön in dieser Materie drin, der liebt ja diese Geschichten und für mich ist das immer ein bisschen spooky, weil ich dann immer, ich komme ja dann immer ein bisschen aus der literarischen Ecke und denke immer so, hä, so würde eine Figur doch gar nicht agieren, das würde eine Figur doch gar nicht machen. Und Joachim, doch genau das brauchen wir und genau das, davon lebt der Geisterschocker. Und das ist halt immer total inspirierend, total spaßig dann in diesem Augenblick, weil da so zwei völlig unterschiedliche Charaktere aufeinander prallen. Nachher haben wir dann immer ein total niedliches, nettes Produkt, dann irgendwie, das dann auch funktioniert, wo ich dann immer sage, oh mein Gott, das können wir so nicht machen. Und Joachim, doch, das können wir so machen. Und anders auch so, wenn Joachim sagt, oh, wir müssen die Figuren so und so agieren lassen. Und ich sage, nee, das möchte ich gar nicht. Dann lässt er sich auch mit sich reden. Und das ist das Schöne an Joachim, ne? Also er ist da nicht starr und sagt, ich möchte das jetzt durchsetzen, sondern wir sind im Dialog. Und das finde ich immer sehr schön. Und deshalb freue ich mich immer, wenn wir dann alle 2, 3 Jahre mal wieder 3, 4 Geisterschocker zusammen machen. Ja. Okay, also und dann macht ihr erstmal so eine Vorbesprechung und dann legst du mit dem Schreiben los. Genau, also Joachim gibt mir immer dann die Skripte, ne? Also die, was ja in den 70ern geschrieben worden ist und was gedruckt worden ist da im Verlag. Und ich lese das mir dann einmal quer durch, dass ich dann ungefähr weiß, das ist die Handlung. Und dann gucke ich halt immer schon, was man rausnehmen kann, weil du kannst ja nicht 1:1 diesen Roman vertonen, wo man sagt, so, okay, es gibt ja oft dann so Handlungsstränge, die man dann nicht verwirklichen braucht, weil sie die Handlung nicht vorantreiben. Und das mache ich dann, das kürze ich mir dann zusammen und dann gebe ich das Joachim und sage, so würde ich es machen. Dann guckt er drüber und dann gibt es meistens ein Ja oder ein Nein. Dann heißt es, nee, ich hätte gerne noch das drin oder das kann auch noch raus. Das ist dann so wie das Exposé ein bisschen davor dann. Genau, und dann sagt Joachim, ja, so möchte ich es haben und dann arbeite ich genau nach dieser Richtlinie, die wir dann haben da und genau, und dann kommt das Produkt dabei dann raus. Super. Wenn das dann in die Aufnahme geht, dann geht es ja darum, wer verkörpert das? Hast du da ein bisschen Anteil dran? Kannst du da Vorschläge geben oder sagst du, nee, ich geb das komplett ab an die Romantruhe und die suchen die Stimmen aus? Genau, also anfangs hatten wir uns immer noch ausgetauscht, aber nachher habe ich dann gesagt, so, Joachim ist immer noch der dann die Regie führt oder es ja auch jetzt auch dann in Studios gibt, die dann da Regie führen und das übernehmen, seitdem bin ich raus. Ne? Also ich schreibe dann nur noch die Castnamen auf, also welche Figur im Skript vorkommt und Joachim entscheidet dann, weil der hat ja sich auch jetzt in den letzten 10, 15 Jahren ja auch dann einen Pool einfach an Sprechern aufgebaut, die ja dann regelmäßig auftauchen und da habe ich dann kein Mitspracherecht mehr, also nee. Okay. Aber schreibst du schon mal mit der Prämisse, oh, da könnte ich mir jetzt hin und den drauf vorstellen, egal ob es nachher was wird? Oder sagt man sich, nee, ich habe überhaupt niemanden im Ohr irgendwie, wenn ich da eine Figur entwerfe? Doch, doch, doch, doch. Das hat man natürlich immer wieder, dass man denkt, oh, das wäre jetzt super, wenn, was ich jetzt sag mal einfach, wenn Dougie Welber da sprechen würde oder sowas, ne? Das wäre richtig klasse oder so, ne? Oder eine Katja Brücker oder so. Aber wie gesagt, ich kann das dann nur weitergeben und sagen, das kann ich mir vorstellen. Aber dann, wie gesagt, was ich dann mache, das weiß ich dann nicht. Warst du bei Aufnahmesessions, wenn sie mal was für einen Geisterschocker aufgenommen haben, auch mit dabei? Oder ist das jetzt unüblich für Autoren? Doch, damals, als wir, mein Gott, ich weiß gar nicht mehr, wann das, 2008 oder 2009, als wir die ersten Geisterschocker gemacht haben, da wusste Joachim ja noch nicht so, wie das im Studio abgeht. Ich hatte ja auch gerade erst Erfahrungen mit meinem Orden gemacht und so, und da hatte ich halt so einen Einblick bekommen, wie führt man Regie, was macht man und so. Und da hatte ich dann Joachim noch die Sprecher zusammengesucht. Und auch hier in Hamburg haben wir dann aufgenommen beim Jens Wendland. Und da haben wir dann die ersten, ich weiß gar nicht, 5 oder 6 Folgen da gemacht. Genau, da hatte ich dann noch gesagt, den Sprecher hätte ich da drauf, das wäre ganz gut und so. Und auch Joachim hat sich natürlich dann auch, logischerweise ist dann auch seine Firma dann irgendwann andersweitig auch umgeguckt, mit welchen Sprechern kann man zusammensprechen. Ich war natürlich auf der Suche dann auch im Kölner Raum, wo er ja auch mit seiner Romantruppe sitzt. Natürlich, damit er natürlich auch Gelder sparen kann, ne? Dass er nicht mehr Leute in die Studios schicken muss, irgendwie in Hamburg oder was ist eben. Ne? Ich weiß ja nicht, heutzutage können ja auch viele von zu Hause aufnehmen, was ja auch viel gemacht wird, weil es kann ja auch nicht ein Sprecher aus München mal eben nach Berlin fahren oder sowas. Viele nehmen ja tatsächlich von zu Hause auf oder es wird Fernregie gemacht oder sowas. Genau, es war früher ja viel, ne, dass man dann die Leute auch in die Städte geholt hat, in denen man aufgenommen hat. Aber das ist natürlich auch in Zeiten, damals war es noch die ISDN-Leitung, die man legen konnte, dass man dann sagen konnte, gut, man kann aus einem anderen Studio den reinschalten oder halt sogar aus dem eigenen Aufnahmeraum, ne, des Sprechers. Und das ist natürlich heute alles viel einfacher, ne? Ja. Gibt es einen Geisterschock, an dem dir die Arbeit besonders Spaß gemacht hat und umgekehrt auch nicht? Letzteres will man wahrscheinlich nicht so gerne sagen. Ach nee, alles gut. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Die erste Folge, die wir damals gemacht haben, welche waren das? Das war mit so einem Vampir. Und da fand ich das total spannend, weil ich ja, weil mein Vater und mein Bruder ja nun John Sinclair und Zamora gelesen haben, ich einen Helmut Relligat im Roman hier, Jason Dark, bearbeiten durfte. Da habe ich gedacht, so, Alter, jetzt hast du richtig was in der Hand, einen richtigen Fund hier irgendwie, ne? Cool. Und deswegen hat das sehr viel Spaß gemacht, dann diese Geschichte zu schreiben. Oh ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Ich muss auch ehrlich sagen, obwohl ich dann gerne mal auf Art oder Grund dieser Geschichten die Hände über den Kopf zusammenschlage, wenn ich dann dran arbeite, mag ich sie eigentlich alle. Es gibt keinen, den ich sagen müsste, das ist so doof, weil ich, wie gesagt, mit Joachim, da wäre ich ein gutes Team bin und ich auch sagen kann, du, das ist unlogisch, das ist total blöd. Muss ich ja auch mal bedenken, was das, diese Geschichten sind, halt Trash- und Groschenromane, das ist nun mal so. Genau, eben, ja, aber man muss das, also es ist ja eine Leistung, jede Woche eine Geschichte zu schreiben, ne? Also das muss ich schon sagen. Eben. Bei den Autoren, also ich will mir das gar nicht schlecht reden. Also ich will, also das, also ich könnte es nicht. Das, also ich, weil wir hatten jetzt gerade wieder eine Diskussion, da war es halt so, dieser Dämon wurde beherrscht von einem anderen und auf einmal macht er sich selbstständig, dieser Dämon, und sagt dann, oh, ich kann jetzt selber auf Mordfang gehen und kann die Leute umbringen. Und dann sagt der andere Typ dann irgendwie am Ende des Hörspiels, der ihn beschworen, ja, ich habe doch noch immer deine Statue in der Hand, du musst auf mich hören. Und dann sagt er nur, ach ja, stimmt. Und das ist so, ich so, hä? Völlig unlogisch. Warum das denn hängt? Also er mordet jetzt halbe Hörspieler für sich selbst rum. Jetzt am Ende sagt er, ach ja, stimmt, ich stehe unter dem Bann, habe ich ja vergessen. Das wohl sage ich zu Joachim, das ist albern, ne? Also das ist doof, ne? Und da haben wir natürlich dann das natürlich abgeändert, ne? Und dass er dann Dauerbann stand von diesem Beschwörer da. Wie gesagt, diese Geschichten sind ja auch meistens sehr innovativ arm einfach, ne? Aber man kann schön was draus machen, man kann da schön was bauen. Und das Schöne ist auch, man kann ja auch mal so ein bisschen Witz damit reinnehmen und sich da selbst ein bisschen auf die Schippe nehmen. Und das finde ich immer ganz interessant. Diese Geschichten nehmen sich ja auch schon mit auf die Schippe teilweise. Ja, genau. Ich finde, und ja, und aber das Interessante daran ist aber auch, dass man dann es schafft, einen gewissen Ernst wieder hineinzubringen in diese Geschichten. Oder dass man sich sagt, ja, diese Figuren erleben das aber wirklich gerade, was sie da durchmachen. Ne? Auch wenn es total blinig ist, so, aber das ist das Spannende, man. Es ist so ein schönes Spiel. So, ne? Da lässt Joachim sich immer ganz gut drauf ein und das mache ich. Deswegen mache ich immer das ganz gerne mit ihm arbeiten. Ne? Also, wie gesagt, auch damals hier, als ich dann hier Gefangen in der Geisterwelt mit ihm gemacht habe und so, das geht ja aus diesem Kontext ja komplett raus. Ne? Die ist so, wie eigentlich so eine Geschichte aufgebaut ist und so. Und deswegen, das doch, doch, also bringt dann schon Spaß. Ich kann es nicht immer machen, also ich könnte jetzt nicht jeden Tag einen Geisterschocker schreiben, aber wenn das dann ab und zu mal ist, ist das immer spaßig und bringt sehr viel Spaß, muss ich schon sagen. Doch. Ja, super. Also, es sind jetzt keine Momente vorhanden gewesen, wo du jetzt denkst, oh mein Gott, ich stoße jetzt irgendwie. Ich stoße an Grenzen, schreiberisch an Grenzen stoßen? Ja. Nö. Aber bisher hatte ich das nicht. Also, das ist ja immer, also wir arbeiten uns ja immer Deadlines und sagen, wir brauchen, was weiß ich, ne? Du kriegst, was ich jetzt am 29.06. Kommt so Skript und zum 10.7. hätte ich das gerne. Also hat man ja 2 Wochen dann zum Arbeiten. Oder meintet ihr kreativ an Grenzen stoßen? Ja, aber arbeitstechnisch. Ja, kreativ an Grenzen, genau. Auch vielleicht, dass du jetzt sagst, okay, jetzt habe ich das hier, komme ich, das kriege ich hier gar nicht irgendwie auf den grünen Ast oder irgendwie sowas. Nö, eigentlich bisher nicht. Also ganz ehrlich. Dafür, dass man auch dann zu lange schon dabei und dass man auch Klippen so umschiffen kann. Ne? Also man kann auch mal, das hatten wir nun auch, Douglas Welbert damals, als er mich da durch die Schreibschule bei sich gejagt hat, gesagt, man kann ein Skript auch mal einen Tag beiseite legen und nächsten Tag nochmal öffnen und nochmal einfach Abstand nehmen von der Sache. Das sagen mir auch ganz viele, dass man halt da mal einen Abstand nehmen muss und dann geht's irgendwann wieder, weil man dann völlig verpeilt ist gerade und nicht und völlig irgendwie nicht weiß, wie es weitergeht und dann 2 Tage später geht's ja. Ja, genau. Das hat, manchmal ist es einfach so, ne, also bei mir, ne, ich habe nun 3 Kinder hier. Ich meine, das wäre ja gerade, weil das Kind krank ist oder das andere Kind, du weißt, es hat nachher eine Schulaufgabe oder was weiß ich, ne? Da ist man mit Gedanken woanders und denkt man so, ach, ich komme gerade nicht rein oder so. Und dann einfach sagen, gut, ich leg's weg, ich schreibe es anderem. Ne? Und dann ist es ganz oft 2, 3 Tage später, dann hat man dann halt dann doch wieder den Dreh, wenn man es dann nochmal anguckt, nochmal sagt, ach, da ist der Fehler. Ne? Also es ist ja ganz oft, wenn man dann auch geht, dass man einfach, ach, der Dialog passt nicht. Ach, natürlich, daran liegt es. Ja, warum bin ich da damals nicht drauf gekommen? Genau. Es ist aber einfach diese Betriebsblindheit, die man da manchmal hat, ne? Also das gibt es immer wieder mal. Aber jetzt in der letzten Zeit nicht mehr, ne. So eine Spontanfrage. Wenn du die Möglichkeit hättest, irgendeine Folge nochmal neu zu schreiben, in ein neues Gewand zu legen, würdest du es tun oder nicht? Ich bin ja eigentlich immer der Fan von Sachen, wenn es steht, dann steht's, ne? Also ich würde den Orden, also jetzt beim Geisterschocker jetzt nicht, also höchstens den Orden, den ich damals produziert habe, das erstmal geschrieben habe, würde ich halt die Dialoge komplett neu schreiben. Und das wäre natürlich dann auch so, wenn Joachim sagen würde, wollen wir nochmal die ersten 4, 5 Folgen nochmal neu machen, würde ich mich jetzt nicht dagegen sträuben, zu sagen, ah cool, lass uns nochmal neue Dialoge machen, weil ich ja natürlich viel mehr gelernt habe in den letzten 15 Jahren und auch viel, viel, viel griffiger schreiben kann, viel, viel, viel punktueller und auch dann nicht mehr so manchmal dieses Gestellte, was man anfangs ja immer drin hat, weil man ja lernt und im Prozess ist irgendwie. Und das wäre so diese Vollmondgeschichte mit dem Vampir damals, so wenn Joachim sagen würde, die würden wir noch neu aufnehmen, wenn ich der Letzte, der sagen würde, nee, möchte ich nicht. Also würde ich schon sagen, doch, das können wir nochmal gerne tun. Aber wie gesagt, alles steht und dann steht es und es ist ja nur so produziert, worum wir es produziert haben und deshalb ist es ja auch ein Relikt dieser Zeit und auch, ja, also deshalb bin ich immer der Meinung, dass das, was man getan hat, dazu soll man stehen. Du hast ja auch eigene Geisterschocker gemacht. Wenn du noch mal die Möglichkeit so hättest, gibt's ein Thema, was du noch mal gerne vergeisterschockern würdest? Ah, das ist Joachim und ich, ich habe gerade 2 eigene Geisterschocker-Ideen, sind wir gerade dabei zu realisieren. Also ein Skript ist schon abgenommen, das hat er schon, wird jetzt gerade mit aufgenommen und am zweiten sitze ich jetzt gerade. Cool. Kann ich ja sagen, es geht um das Thema Tod, also, aber, ja, und um Jenseits, das ist aber eher so getrieben, weil ich ja meinen Vater verloren habe und immer noch so ein bisschen hadere, dass er weg ist. Das ist so ein bisschen private Verarbeitung dann. Ja, genau. Und Joachim war so lieb, hat gesagt, ja, das wird eher so mitgehen, diese Geschichte. Und das bin ich gerade am Arbeiten, aber gefällt mir alles noch nicht. Deswegen habe ich es jetzt erstmal beiseite gelegt. Nach 8 Szenen gemerkt habe, ich komme irgendwie nicht richtig vorwärts. Und nicht das ist noch nicht die Spannung, die ich haben möchte. Und mal gucken. In den Ferien jetzt werde ich mich da wohl nochmal ransetzen und dann zu Ende schreiben. Viel Glück dabei, Ja, danke. dass du wieder reinfindest. Was meinst du denn, warum der Geisterschocker nach 100 Folgen noch so beliebt ist? Ich glaube einfach, weil er so vielseitig ist, ne? Weil Joachim da ja eigentlich auch einfach alles in diesen Geschichten verwurstet, was man nur so irgendwie literarisch in diesen Bereichen die Finger bekommen kann, ne? Also ich meine, er hat da Helden drinnen, ne? Also mehrere so Sappserien, wie es da heißt, ne? Hat er da drin, er hat Einzelgeschichten, immer wieder im neuen Gewand. Und ich glaube einfach, dass die Leute einfach immer so ein bisschen neugierig sind, was kommt jetzt als nächstes. Und ich glaube, dadurch ist es einfach schweineerfolgreich. Aber da einfach, ne, weil Joachim auch da einfach, muss ich auch sagen, sich einfach von losgelöst hat, diese, ich will jetzt hier Literatur machen, ich möchte jetzt hier irgendwie groß was erzählen. Nein, er möchte einfach nur Geschichten präsentieren. Und das ist einfach mal richtiger Trash, aber manchmal auch richtig cooler Grusel. Also er hat eine schöne Mischung drin. Meinst du, dass sich jeder Hörer da irgendwie drin finden kann, wiederfinden kann und das ist so das Rezept, warum da so lange läuft, ja. Weil jede Grusel, jede Horror- und jede Thriller-Schiene da bedient wird. Und ich glaube, das ist einfach, was den Erfolg ausmacht, auf jeden Fall. Stimmt. Gut. Ja, wenn wir nichts mehr Spontanes haben, du hast ja schon einiges erzählt zum Abschluss. Was ist jetzt noch geplant um den Geisterschocker, was du erzählen darfst, woran du gerade arbeitest, was du noch nicht so am Rande erzählt hast? Wir sind jetzt ja gerade dabei, wieder eine Staffel vorzubereiten. Diesmal aber mit einer neuen Bearbeitungsart, die ich auch sehr spannend finde, aber noch nicht so viel erzählen darf. Nee, also muss man auch sagen, da haben wir uns einfach jetzt einfach mal was überlegt und ich bin mal gespannt, wie das ankommt. Einfach so. Und mal gucken, und die Staffel wollen wir zusammen realisieren. Und ja, also genau. Also ihr könnt gespannt sein, weil ich finde das auch, diesmal finde ich es auch also sehr, sehr spannend. Auch die Auswahl der Geschichten, die wir da haben, ist wieder abwechslungsreich, wirklich vom bittersten Trash bis zum richtig guten Grusel, ist wieder alles dabei und ja, also muss ich sagen. Und wie lang ist so eine Staffel eigentlich? Also meistens kennt man es ja von Netflix und Co. gut oder auch von Hörspielserien und Co. 10 Folgen, aber ich glaube nicht, dass 10 Folgen eine Staffel ist. Also doch, also wir haben jetzt 10 Folgen haben wir jetzt fertig gemacht, die jetzt Ach aufgenommen so. werden. Genau. Ja, klasse. Okay, dann vielen Dank nochmal, dass du Zeit dir genommen hast. Dann sage ich einfach viel Glück für dich mit deiner Autorenarbeit für den Geisterschocker, dass wir noch uns viel gruseln und schocken können. Und ja, wir freuen uns immer, das zu hören. Ja, und einfach alles Gute, dass wir gesund bleiben und uns noch lange schocken können. Ja, ich wünsche euch auch alles Liebe, alles Gute und wir bleiben ja in Kontakt dann. Ne? Ja, genau, das machen wir. Okay. Dann danke an euch da draußen fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.